dir weiß ich genau, ich kann auf dich bauen. Ja, so bist du. So bist nur du. Du willst mich nicht verändern, du nimmst mich, wie ich bin. Und all die kleinen Fehler nimmst du gelassen hin. Ja, so bist du. So bist nur du, nur du, nur du, nur du, nur du, so bist nur du. Du stellst keine Fragen, du gibst, wenn du liebst. Kannst dich nicht verstellen, weil du bist, wie du bist. Ja, so bist du. Siegen, Sieger zu sein. Lässt mir meine Freiheit und zwängst mich nicht ein. Ja, so bist du. So bist nur du. Ich fühl mich stark, ich fühl mich weich. Die schönsten Träume sind erwacht. Du bist für mich wie ein Geschenk. Ja, so bist du, so.